Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und den dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und Gott sei Dank, die Leitung hält. Timo ist auch wieder dabei. Guten Abend, Timo. Moin, moin. Ja, Freitagabend, 21.21 Uhr, auf die Minute. Andere gehen feiern und uns hat eine Entscheidung irgendwie nicht den Abend versaut, aber uns auf jeden Fall schockiert. Sagen wir es mal so. Ja, LeBron geht in seine Heimat zurück, wechselt zu den Cavaliers, eine Sache, die ich persönlich ja immer ausgeschlossen habe. Du warst da immer ein bisschen pessimistischer aus Heat-Fansicht. Ja, ist jetzt so weit gekommen, ist eigentlich überflüssig, dich zu fragen, was so deine erste Reaktion war, oder? Naja, lange Zeit zum den offenen Mund lassen und nachdenken hatte ich jetzt nicht. Ich musste ja die Sachen kurz tickern und für die Seite und überhaupt. Aber dann danach habe ich mir erstmal so ein bisschen Zeit genommen, das sacken lassen und das war schon. Ich meine, ich hatte die ganz von Anfang an irgendwie ein ganz blödes Gefühl. Ich weiß auch nicht warum. So genau heute oder heute Vormittag vielmehr, als ich mal gedacht habe so, nee, ich glaube der bleibt. Als ich das erste Mal wirklich gedacht habe, er bleibt, So ein paar Stunden später knallt mir das Ding vor die Nase. Ich denke mir so, ach komm, das ist wieder ein Scherz. Lies mir das Statement durch und denke mir nur so, what the hell? Ja, ich kurzer war, Einblick in Timos Gedanken. Ja, ich war unterwegs und hab's irgendwie, also mein, ich habe ein Samsung und ich glaube, viele Smartphones haben das ja eh, diese Leuchten, die dann immer kommen, wenn irgendwie was Neues passiert ist. Und du hast es ja auf unserer Seite gepostet und ja, Likes und Kommentare gab es ja noch und nöcher. Und ja, dann habe ich es ja gelesen und war erstmal sprachlos. Und ja, ich habe auch irgendwie, ich war völlig weggetreten auch und meine Freundin hat dann irgendwie so gesagt, ja, was ist los? Und ich habe irgendwie gar nichts mitbekommen. Und dann hat sie so ein bisschen auf das Handy geschielt und oh scheiße, wo geht denn der hin? Da habe ich so, ja, Cleveland. Ich war, weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe ja keine Fanliebe zu den Heat. Also von daher trifft mich das jetzt nicht irgendwie auf eine emotionale Art und Weise, aber ich habe es einfach, wie gesagt, überhaupt nicht kommen sehen. Einfach, ja, wir haben ja untereinander schon oft genug darüber diskutiert. Ich kann das jetzt gerne nochmal wiederholen, so was immer meine Hauptargumente waren. Kennt den Coach nicht. Ich meine, Coach, Rookie-Coach. Dan Gilbert und sein Brief wurde ja heute Morgen auch nochmal freundlicherweise bestätigt, was sich da, woran sich auch mal wieder gezeigt hat. Ja, wie wenig Insight einige Experten eigentlich wirklich in die Gedanken oder in die, ja, in die Gefühlslage eines Camps oder eines NBA-Spielers haben. Und, wobei LeBron und Gilbert haben sich ja angeblich ausgesprochen. Habe ich jetzt irgendwie auch mitgekriegt. Das haben sie auf jeden Fall gut hinter, weiß ich nicht, verschlossenen Türen am Telefon, wie auch immer, gemacht. Ich weiß nicht, ob du da neue Infos hast, aber. Ich habe mir das Statement, glaube ich, 8-mal durchgelesen gefühlt. Mhm. Auf jeden Fall meinte er, dass er alles geklärt hat, sie von Mann zu Mann geredet haben. Okay. Also müssen sie sich ja irgendwie getroffen haben. Ich weiß aber auch nicht wann. Ich meine, das muss ja jetzt in der Woche passiert sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden sich unterhalten, was weiß ich, vor 2 Jahren, und der Brief bleibt trotzdem so lange auf der Seite. Das ist ja das. Also ich meine, allein die Tatsache, dass dieser, weiß ich nicht, erstmal furchtbar geschriebene, in Schriftart Comic Sans geschriebene auch noch Brief auf der Seite so lange war, bis wirklich vergangene Woche, glaube ich. Seriös, seriös. Ja, sehr, sehr. Also ich meine, ja, wenn so ein milliardenschwerer Typ da irgendwie sagt, schreib mir mal einen Brief in Comic Sans, das ist schon, er lässt wenig für die Designabteilung dann, glaube ich, springen, sagen wir mal so. Ja, also, aber ich meine, wie auch immer, das ist 4 Jahre her und dass er, allein die Tatsache, dass er wirklich noch da war, der Brief war für mich eigentlich immer so ein Indikator, hey, wird, ja, ich meine, das allgemeine Mindset war ja auch Leute wie, weiß ich nicht, ein André Vogt oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen, so alle, die hier auch in Deutschland was mit Basketball zu tun haben oder in Amerika, war ja auch bei den meisten so, mach dich nicht lächerlich, wenn du sagst, LeBron geht zurück nach Cleveland noch vor ein paar Wochen und dann, ja, es ist eine Menge passiert und da kann man mal, daran kann man mal wieder sehen, wie unberechenbar auch so ein Stück weit die Liga ist oder Entscheidungen von Spielern. Ja. Wobei ich bei LeBron sagen muss, dem geht das, glaube ich, gar nicht wirklich, ja, das mit Gilbert und überhaupt, wie der Abschied ja abgelaufen ist, hat er ja selbst gesagt in diesem Statement von wegen, dass ihn das auch getroffen hat. Aber er hat gesagt, wenn man sich mal in deren Lage versetzt, ich meine, ich glaube, er hat geschrieben, was wäre, wenn ich ein kleines Kind wäre und mein Athlet sagt, ja, ich werde das und das tun und dann einfach geht. So, also er hat schon auch die Schuld, die er damals daran hatte, dass das alles so aufgebauscht worden ist und dass er so unsympathisch geworden ist, das hat er eingesehen. Und ich glaube, der springende Punkt ist einfach, er liebt Cleveland über alles. Und ich glaube, das war eher der ausgebende Punkt. Nicht, dass er unbedingt, ja, weiß ich nicht, auf Versöhnungs- oder Kuscheltour mit Gilbert gehen will. Wenn du verstehst, wie ich meine. Ja, klar. Ich meine, ich habe mich ja heute, oder das habe ich ja auch gefragt, als ich die Sache da gepostet habe, den Brief auch nochmal, damit die Leute wissen, worüber wir reden. Ich finde, das sind schon einige Sachen in dem Brief halt geschrieben worden, die ich schon asozial finde von einem Typen, der, weiß ich nicht, Multimilliardär oder Millionär, was auch immer ist, der ja, eine Franchise besitzt. Sowas zu schreiben, ob jetzt, weiß ich nicht, mit Enttäuschung oder nicht, ist für mich eigentlich unprofessionell. Aus der Sicht der Fans kann ich sogar verstehen. Muss ich ganz klar sagen. Also so diese Traitor-Sache, Quitness und was da alles nicht geschrieben wurde. Ich meine, das ist ein Stück weit menschlich, aber ich finde so halt, ja, diese Sache mit Dan Gilbert, das war immer, das war mir immer sehr, ein sehr krasser Dorn im Auge. Aber gut, wenn das geklärt worden ist, und du hast es ja gesagt, ich meine, die Beziehung zu Cleveland, die besteht ja nach wie vor. Ich kann mich noch erinnern, kurz nach dem NFL-Draft, wie er sich da, einen Tag später hat man LeBron ja auch in einem Johnny Manziel Cleveland Browns Jersey gesehen und das war ja auch schon wieder so ein Zeichen, so nach dem Motto, ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme oder ja, dass er immer noch nach wie vor irgendwie. Das hat er ja nicht vergessen. Er hat ja immer gesagt, I'm just a kid from Akron, Ohio. Ja, nee, klar. Ich wollte nur sagen, dass er immer noch trotzdem auch symbolisiert hat, ne? Also ich meine, auf seiner Homepage stand dieser Satz mit Akron, Ohio ja schon die ganze Zeit, aber dass er vielleicht auch so an die Sportfans da nochmal so mit diesem Statement allein, dass er da mit dem Trikot von Menziel, egal ob zwischen denen jetzt eine Freundschaft besteht oder nicht, dass er da mit rumläuft. Und ja, für Cleveland oder für Ohio bedeutet das jetzt echt sportlich gesehen eine Menge, weil es ist ja ein Bundesstaat wie kaum anderer. Ich habe es ja in meiner Trade-Analyse geschrieben, die ja sportlich nicht viel zu lachen hatten. Gerade Cleveland, die warten, also die Stadt an sich wartet ja seit 50 Jahren, glaube ich, mittlerweile, oder ja doch 50, seit 1964 mal wieder auf eine große Championship. Ja, damals waren es die Cleveland Browns und jetzt, was meinst du, also so durch LeBron, Wiggins, Kyrie und das eine oder andere wird da wohl noch passieren, wie man so mitkriegt. Ja, Kevin Love könnte kommen, Ray Allen könnte kommen. Glaubst du nicht, dass die Chancen jetzt für Cleveland sehr krass gestiegen sind? Ja, auf jeden Fall alleine schon damit, dass LeBron zurückkommt. Weil mit LeBron bist du Contender, eigentlich. Ja, jetzt kommt es halt darauf an, inwieweit Kyrie bereit ist, zurückzustecken und zu lernen. Aber ich glaube, das habe ich irgendwann mal angesprochen, dass Kyrie nicht der einzige Leader oder der erste Mann im Team sein kann. Ich glaube, das ist zu viel Druck für den Jungen, wenn man das jetzt auf die ersten 2, 3 Jahre seiner Karriere bezieht, finde ich jetzt. Ich glaube, alleine dafür schon, aber wenn man sieht, LeBron hat angeblich mit Mike Miller gesprochen, Ray Allen ist im Gespräch, also wenn da einer von beiden alleine schon kommt, wer weiß, was mit Kevin Love passiert, also auf jeden Fall. Ja, das Problem ist, falls wirklich ein Kevin Love kommt, ich glaube, dann haben wir im Osten im nächsten Jahr wirklich nicht viel zu lachen. Weil Stand heute wird Melo bei den Knicks bleiben oder was auch immer. Ich meine, darüber können wir jetzt auch nochmal reden. Für alle die sich ein bisschen mit dem CBA oder generell diesen Strukturen da in der NBA auskennen, das allergrößte Problem, ich weiß nicht genau, wie viel Cap Space Chicago freimachen kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, die amnestieren einfach Boozer, haben, ich sag mal Pi mal Daumen, das, was er verdient, 16 Millionen im Jahr. Die sagen Melo, okay, 4 Jahre und du verdienst 80, 90 Millionen. dann, Ungefähr. ne? Also ich meine, so ein Vertrag wird's in etwa. Mehr geht halt nicht. Allein aus Salary Cap technischen Gründen. Oh, man geht dann zu den nächsten Krieg. Was war das? 5 Jahre 129 circa. Ich meine, sorry, aber alle, die dann auch sagen, geiler Sack, das sind 50 Millionen, ich meine, so viel werden, weiß ich nicht, werden wir beide und wahrscheinlich noch zwei Dutzend andere von unseren Followern nicht mal in einem ganzen Jahr, in einem ganzen Leben kombiniert verdienen. Also das ist eine Menge, die man, Geldmenge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und das ist Ja. einfach, es ist gar nicht so einfach, wie es am Anfang ausgesehen hat, dass er sagt, okay, ich verzichte nur auf mein fünftes Jahr, das ich in New York auf jeden Fall kriegen würde. Es ist einfach so, dass die Bulls ihm meines Wissens nach nicht mal den Maximalvertrag anbieten können. Und das ist einfach ein riesiger Nachteil für die Bulls, meiner Meinung nach. Aber okay, das ist jetzt nur nebenbei. Rande. Ich meine, der Osten, dadurch, dass halt Melo sich in dieser Situation befindet, wird wahrscheinlich in der nächsten Saison ein absolutes Trauerspiel, weil die Spitze mit Cleveland, vielleicht auch mit Indiana, ich weiß nicht, was da jetzt noch passiert, wird Roy Hibbert getradet und kriegt man dafür Assets zurück oder Lance Stevenson. Aber jemand anders kann doch dann Stand heute gar nicht irgendwie was ausrichten. Also das Beste wäre wirklich, wenn, also aus sportlicher Sicht und für das Jahr 2014, 2015 wäre es wirklich das Beste, wenn Melo zu den Bulls gehen würde. Meiner Ja, Meinung auf nach. jeden Fall. Vor allen Dingen wir, also die Heat. Bosch ist spätestens übermorgen in Houston. Wenn das nicht sogar noch schneller geht. Klar, Pat Riley ist immer noch Pat Riley, aber mit einem hart gesagt invaliden Wade ist es halt ein bisschen anders, um die Ecke zu kommen, als wenn du sagst, ich habe den besten Spieler der Welt und Chris Bosh noch nebenbei. Also es wird ganz, ganz schwer. Ja, adäquaten Ersatz ist sowieso relativ, aber Spielermaterial zu verpflichten, die in den also in die Playoffs werden wir es so schaffen im Osten. Aber um in den Playoffs zu überstehen, also ich glaube, damit wird das dieses Jahr ganz, ganz schwer. Sehe ich ähnlich. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung, weil wir haben uns ja auch gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen über die Zukunft der Heat reden können. Und zwar, wen haben wir jetzt unter Vertrag? Norris Cole. Wir haben den guten Mac Roberts. Und dann haben wir Danny Granger für die Biannual Exception. Alles in allem werden die, glaube ich, meines Wissens, weiß ich nicht, etwas unter 10 Millionen alle verdienen. Wenn wir hier noch den Rookie-Vertrag von Shabazz drauflegen mit 1 Million, sagen wir mal, sind wir bei 10, sind wir bei 11 oder so. Ja, dann haben wir das Geld für Wade, weil ich glaube, dadurch wird jetzt mehr nehmen. Ja, also es wäre auch fair, meiner Meinung nach. Er wollte ja Paycard wirklich hinnehmen, um die Band Ja, beisammen zu klar. halten. Ich denke, das schulden die Heat einem dreimaligen Champion auch. Ja, würde ich jetzt auch überhaupt nichts gegen sagen, wenn er Ja. jetzt meinetwegen statt die 10, 11, 12 bis 14 Millionen oder so verdient, das wäre auf jeden Fall verdient. Da würde ich auch gar keinen großen Terz drum machen, weil es ist immer noch ein enormer Paycut, wenn man vergleicht, was er die Jahre vorher verdient hat. Ja. Ja, sagen wir, Dwayne Wade hätte jetzt noch 2 Jahre gehabt mit 45, glaube ich. Sagen wir, die 45 kriegt er trotzdem aber über 3 Jahre. So, also 15 pro Jahr. Hätten wir 25, 26 und dann haben wir natürlich noch eine Menge Luft nach oben. Ne? Aber da muss jetzt dann was kommen. Angenommen, Chris Bosh geht wirklich weg, wovon man jetzt aber auch ausgehen kann. Gut, Center, Gotthard weg. Horst weg, Okafor wäre da. Das ist ein riesiges Fragezeichen wegen seiner Verletzungsgeschichte. Chris Anderson, ja, wäre dann noch da. Ich weiß nicht, ob man mit ihn starten lassen würde. Ich würde jetzt mal Das sagen, nein. kannst du nicht. Ja. Ich liebe den Birdman. Kurioser, cooler Vogel. Und von der Bank absolut ein Energizer, aber den kannst du nicht starten lassen. Ich meine, der ist jetzt auch, ich glaube, 36 mittlerweile. Ja. Ich meine, also ich meine Mitte 30 auch, oder geht schon. Ja. Also, die genauen, ich habe ja nicht alle Ja, aber Geburtsdaten im irgendwie in Kopf. dem Dreh war das. Ja. Ja, wen haben wir? Bl Blatch, kann ich dir aus Brooklyn-Sicht empfehlen, wenn du einen Energizer von der Bank brauchst, der auch mal scoren kann, aber auch in meinen Augen Kein kein Starter. Starter. Ja, dann wird's bitter. Dann haben wir Andrew Bynum. Da braucht man nichts zu sagen, glaube ich. Und können wir auch Andres mit Oden in die Saison gehen. ist so, also Byron Mullins, Jermaine O'Neal, Greg Oden, hast du schon gesagt. Kevin Serafin, Max Camby, Jason Collins. Also auf Center wird es wirklich eng. Das muss man Aber einfach mal so richtig, ich hätte sagen. mich jetzt, nachdem das feststeht, dass LeBron geht, ärgere ich mich richtig, dass Chris Kaman nach Portland geht. Ja. Wobei, für die Trailblazers freue ich mich natürlich, aber jetzt aus Sicht des Heat-Fans, Kaman wäre irgendwie so, wär ein richtig cooler Fit gewesen auf jeden Fall. Der meiner Meinung nach auch total unterschätzt wird. Oder was meinst du? Ja, total ist jetzt übertrieben, aber. Total unter. Ich meine, das Problem ist einfach, dass eine Menge in den letzten Jahren einfach bei ihm auch schief gegangen ist, so dass einfach karrieremäßig, seitdem er bei den Clippers war, All-Star, soweit ich weiß, kam dann für Chris Paul nach New Orleans. Die wollten ihn eigentlich konsequent loswerden, weil er einen zu hohen Vertrag hatte. Geht dann zu den Mavericks, die dann aber mit ihm und Dirk als Big Man mehr oder weniger eine Schießbude waren, weil das einfach defensiv nicht zu Eine ertragen Katastrophe ist. ist. Und bei den Lakers, ey, ganz ehrlich, ich habe keine verfluchte Idee, was letztes Jahr bei den Lakers abgegangen ist. Ich meine, ich sage auch ganz klar, Mike D'Antoni, dem gebe ich überhaupt keine Schuld an dem letzten Schuld an dem Ergebnis, weil der Kader einfach nicht vorhanden war. Aber warum man Chris Kaman da jetzt nicht ja, hat starten lassen, wenn man eh weiß, dass man scheiße ist auf gut Deutsch, dann er war ein bisschen bitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe jetzt echt, dass er bei Portland nochmal ja, eine Chance bekommt, weil ich glaube, dass er da von der Bank übertrieben gut dann auch helfen kann. Ja, eine Idee wäre noch von mir gewesen, oder vielmehr was in den Gerüchten so war, Jordan Hill. Aber den kannst du auch nicht starten lassen. Ja, ich habe eine Idee, kommt jetzt spontan gerade. Der Deal von Ashik zu New Orleans, also zu den Pelicans, steht meiner, ja, also der ist, glaube ich, noch nicht durch. Ich glaube, New Orleans müsste erstmal nochmal Cap Space schaffen und dann würde der Deal erst offiziell gehen. Sign and Trade, Bosch, Ashik, Erstrundenpick oder so noch dabei, Houston. Hätte man zumindest einen Center, der defensiv irgendwie was reißen kann. Wenn Ja, dann Bosch. könnte man auch, dann könnte man auch Anderson halten, Ja. beziehungsweise neu verpflichten, und ihn von der, ja, wäre eine schöne Rotation. Wobei, ein kleiner Einwand hier, ein bisschen off-topic. Die Cavs haben sich via Twitter gemeldet: Welcome home, King James, all for one. Ja, wir können jetzt leider hier die Seite nicht updaten. Ne? Dadurch, dass wir jetzt hier. Aber ich sehe es gerade auch, ja. Schönes Naja, Ding. egal, zurück zum Thema. Ja. Ja, also auf wirklich, Center sieht's sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schlecht aus. Ja. Ashik wäre auf jeden Fall eine Lösung. Ob Riley das im Hinterkopf hat, was meinst du? Ja, wenn Riley intelligent ist, dann wird er sich das sicherlich angucken, weil Chris Bosh, dass man ihn verliert, ist zwar jetzt keine beschlossene Sache. Allerdings können wir auch mal kurz darüber reden. Houston wollte immer einen Stretch-Vierer haben. Die haben Defensivprobleme. Und ganz ehrlich, Chris Bosh, der eh gesagt hat, ich will gar nicht mehr so in die Zone und da aufposten und Post-ups verteidigen. Ja, perfekte Situation mit einem Center wie Dwight Howard im Team. Also. Ja, er will ja sowieso, wie du gerade sagst, wieder auf seiner angestammten Position Ja. spielen. Dann musst du mal überlegen, ich glaube, Skip hat das irgendwann mal aufgezählt. Der Junge ist 30 Jahre, hat zwei Titel, hat die Chance, zurück in seine Stadt zu kommen und dann noch mit einem Maximumvertrag. Ja, also für Also mich. ganz, jetzt mit dem Wechsel von LeBron ist eigentlich klar, dass er geht. Ja, also für mich No-Brainer und Ja, auf jeden Fall. ich meine, Bosch muss man aber jetzt auch nochmal ganz klar sagen, der ist eigentlich ein ziemlich loyaler Mensch, also weil er hat immer gesagt, dass er bleiben wird, ein Paycard hinnehmen wird, wenn er, also beziehungsweise wenn LeBron bleibt. Er hat gesagt, er glaubt an die Sache, die die beiden da angefangen haben vor 4 Jahren. Und ich finde, ich rechne dem das echt hoch an, weil das Interesse der Rockets ist ja nicht erst seit gestern da oder seit letzter Woche. Und die Mavericks genauso. Der wird genauso gut auch irgendwie, also neben Dirk dann wahrscheinlich auch wieder auf der 5 irgendwie, aber dann wären die auch ähnliches Team wie Miami, sage ich jetzt mal. Also man kann, jeder kann da so ein bisschen ballern. Bosch macht da auf der 5 ein bisschen den Verteidiger, also Und das ist alles in Texas, du hast gesagt, Bosch kommt aus Texas. Alles Maximalvertrag. Und letztendlich wäre er dann auch die Nummer 1 oder ja, zumindest die Nummer 1B im Team, würde ich jetzt mal sagen. Ohne in LeBrons Schatten in Anführungsstrichen zu stehen. Wobei, jetzt, ja, ich weiß, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Fanbrille. Vielleicht könnte man ihn auch nur überzeugen, wenn man sagt, gut, du bekommst den Maximumvertrag auch bei den Heat, und spielst auf deiner angestammten Position und musst nicht mehr in die Zone, also spielst du auf Power Forward. So. Ob man ihn damit vielleicht, ich weiß nicht, wem die Loyalität galt, ob die Loyalität immer den Heat galt, oder zum größten Teil LeBron. Ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß, dass sie beiden Buddies sind. Ich weiß, dass sie eine super Beziehung haben. Aber ob ich meinen Job irgendwie danach ausrichten möchte, wie mein Kumpel das macht, ist immer so eine Sache. Ja. Nur ich würde ihm, wie gesagt, aufgrund der Sachen, die wir eben aufgezählt haben, auf keinen Fall übel nehmen, wenn er jetzt, ich sage jetzt mal, das sinkende Schiff in Anführungsstrichen verlässt, wirklich versucht jetzt seinen letzten fetten Vertrag nochmal zu kassieren, eine Championship zu gewinnen, weil Houston müssen wir uns auch nichts vormachen mit James Harden, Patrick Beverly, wen haben sie dann? Chandler Parsons wird auf jeden Fall gematcht, das Angebot. Also so, das ist ja auch so eine Sache. Houston könnte jetzt noch einen Free Agent unter Vertrag nehmen, dann Parsons Vertrag matchen. Das geht. Würde man jetzt Parsons Vertrag matchen, könnte man danach keinen Free Agent mehr aufnehmen. Das heißt, durch diese Sache könnte jetzt da echt eine, weiß ich nicht, eine Big Four entstehen. Also es wäre wieder so ein absolutes Superteam, das dann auch wahrscheinlich in Cleveland mit einem Trade von Kevin Love heranwachsen würde. Aber dazu kommen wir ja noch gleich zu diesen Superteams. Also auf Center sind wir uns einig, Aschik wäre eine Lösung, wenn man dran denkt. Ja. Mit dem Birdman dann von der Bank eventuell. Ja. Oder meinetwegen auch Bledsoe, wenn man ihn holen kann, dann von der Bank bringen kann. Er ist ja ein paar Jahre jünger noch als Anderson. Ja. Auch ein bisschen talentierter offensiv, auch ganz klar. Also Ja, nicht so limitiert, also. ja, also Bledsoe kann ich ja sagen. Ich habe ihn ja jetzt in den letzten 2 Jahren sehr oft gesehen, auch zweimal live. Ist halt für seine Größe, hat unfassbares Skillset eigentlich so in der Offensive. Also Eurostep, weiß ich nicht, einen ganz soften Touch auch aus der Mitteldistanz. Naja, wie gesagt, also wenn man da mit dieser eklatanten Defensivschwäche klarkommt, dann lohnt sich der auf jeden Fall als Sixth Man. Ja, also neben Aschik, falls das nicht funktionieren würde, würde ich einfach sagen, mit Okafor einen ganz kleinen Vertrag kann man auch nichts falsch machen. Und wenn er sich wieder verletzt, dann hat man halt wieder so eine Greg-Oden-Situation. Da muss man irgendwie gucken, ob man durch Trades irgendwie weiterkommt im Februar oder Januar. Justin Hamilton haben wir auch noch, theoretisch. Ja. Ja, okay. Obwohl mich in ein, zwei Spielen in der Summer League hat er mich ja überzeugt, ne? Ich habe kein Heat Summer League Spiel gesehen, deswegen Ja. verlasse ich mich da jetzt auf dich. Ja, also überzeugt. Also er hat mir gezeigt, dass ich ein bisschen, dass ich ihn zu schlecht eingeschätzt habe. Das war jetzt auch nur so nach dem Motto, ja gut, wenn Okafor kommen würde, er sich verletzen würde. Dann hast du die Wahl zwischen eventuell einem Birdman und einem jungen Hamilton, der eigentlich Power Forward ist. So. Was ist denn mit Power Forward? Da hat man Josh McRoberts, könnte dann auch, also oder sollte starten, würde ich sagen. Ja, stand jetzt, denke ich, das auch. Ja, Rashard Lewis vielleicht noch. Ich bleib dabei. Wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Mich würde es jetzt nicht stören, wenn man in Miami sagt, wir gehen jetzt in den Umbruch, radikalen Umbruch, mit Talenten und überhaupt. Weil ganz ehrlich, ich habe es schon mal gesagt, die Rollenspieler sind alle mindestens 30, wenn nicht sogar noch fortgeschrittener. Allen ist fast 40, zum Beispiel. Gut, es steht in keinem Vergleich zu seiner Leistung, aber jetzt mal so vom Alter her. Theoretisch. Dann Ryan Kelly hat jetzt ein paar Minuten für die Lakers gezockt. Fand ich eigentlich ganz gut. Vielleicht ein Typ mit Perspektive könnte man ausprobieren. Aber Paul Gasol. ja, da sind wir ja wieder beim Thema, ne? Beim Thema Alter. Bauchmützen so dahergesagt. Ja, ich weiß es nicht. Trevor Booker, meiner Meinung nach, ich habe ihn ja in Washington auch gesehen, musste, glaube ich, sogar starten, weil Nene verletzt ist, wenn mich alles täuscht. Fand ich auch jetzt ganz cool, so in der Periode, wo Nene halt sich kurz vor den Playoffs verletzt hat. Also Trevor Booker, ich weiß auch nicht, wie alt er ist, ich glaube 27 oder so. 25, 26, glaube ich, sogar Gut. erst. Ja, dann. Also solche Leute halt, die vielleicht dann, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, Josh McRoberts ist meiner Meinung nach ein würdiger Spieler, wenn er wirklich dann auch die passenden Mitspieler hätte. Also es sah ja gut aus. Ich habe ja gesagt, das ist ein perfekt eigentlich so zwischen LeBron und Chris Bosh, jemand, der die Bälle verteilt und einen Dreier trifft. Aber jetzt, ja, ich weiß halt nicht, ob man sich auf McRoberts da in der Offensive verlassen will. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Und ja, ich hoffe, dass sich sein Marktwert jetzt nicht irgendwie verschlechtert, dadurch, dass er wahrscheinlich nicht so gute Mitspieler hat im Frontcourt wie in Charlotte. So komisch das Weißt du jetzt auch was? klingen mag. Ja. Weißt du, gut, vergessen. Irgendwas wollte ich sagen. Ich verstehe den. Ja, gut, jetzt im Nachhinein versteht das, dass man Danny Granger verpflichtet hat, ne? Aber als noch nicht feststand, dass LeBron geht, die beiden sind eigentlich wie Hund und Katze. Ja, das ist. Muss ich das verstehen? Weiß ich nicht, man hat wahrscheinlich vorher mit LeBron geredet und gehofft, dass er da ja professionell genug ist, das irgendwie ja, hinzunehmen. Weiß ich nicht. Ja, was ist eigentlich hier? Wunschdenken wieder. Greg Monroe. Greg Monroe, ja, das stimmt. Greg Monroe ist natürlich, wäre natürlich super, als man das hinkriegen könnte. Wäre jetzt so meine Idee. Ich würde es feiern. Ja, auf jeden Fall. Greg Hast du noch Monroe habe irgendjemanden? ich. Ne, aber Greg Monroe habe ich komplett vergessen. Shame on me. Auf Small Forward können wir reden, weil da wird es ja interessant. Da sind ja noch einige dicke Fische im Tank. Genau, ich meine, gut, heute hieß es Chicago oder New York. Ach was, LeBron ruft ihn an und sagt, du gehst jetzt nach Miami und übernimmst das da. Wie geht er? Ja, gehe meine Fußstapfen mit Wade zusammen. Weiß ich nicht, wie realistisch das ist, aber ich meine, es gibt ja so Leute, die darauf spekulieren, dass er extra gewartet hat, ob LeBron vom South Beach weggeht, um dann selbst in einem Bundesstaat zu spielen, wo er keine Steuern bezahlen muss und sich da jeden Abend Margaritas am Strand reinpfeift. Weiß man nicht, was da dann ist. Ich würde mich richtig freuen, wenn Melo kommen würde. Weißt du, oder ist er sowieso einer unserer Lieblingsspieler? Der gute Carmelo. Ja gut, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr bei 0,01%. Aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit hatte ich auch, dass LeBron nach Cleveland zurückgeht vor ein paar Wochen. Eben, also ich schließe jetzt gar nichts mehr aus, weil das ist. Ich habe da so wenig Ahnung von und ich bilde mir auch jetzt nicht mehr ein, von irgendetwas Ahnung zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nochmal off-topic, ne? Wenn wir mal, was das für eine Bombe vorhin war, als LeBron das verkündet hat. Ja, Twitter ist durchgedreht, auf jeden Fall. Ja, nicht nur Twitter, auch auf Facebook und die ganzen Online-Seiten der Magazine und Zeitschriften und überhaupt. Du kannst dich davor gar nicht mehr retten. Ja, das war ja nicht anders zu erwarten von dem, weiß ich nicht, wahrscheinlich populärsten oder, ja, wie sagt man, wichtigsten, aktuell wichtigsten Spieler vielleicht in den Vereinigten Staaten. Das hast du ja daran gemerkt, wie das wirklich, das war ja wie ein Erdbeben. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn jetzt eine Wahl wäre, für den Präsidenten der USA und LeBron sagen würde, jetzt kurzfristig, ich kandidiere, ich schwöre dir, der hat 95% gekriegt. Ja, höchstwahrscheinlich. So. Aber meinst du, Luol Deng würde sich das jetzt noch antun? Ja, weil ich glaube, Luol Deng ist einer, dem geht es wirklich nur um die Kohle. Kohle, keine Einkommenssteuern und vielleicht sogar die Chance, Einen ja, Ring zu auf holen. Playoffs und vielleicht dann, wer weiß, man darf nicht vergessen, 2016, wenn man Luol Deng für 12 Millionen unter Vertrag hat, ist KD ja wieder auf dem Markt und da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ich hoffe, dass er irgendwie sich im Vorfeld schon für irgendeine Sache entscheidet, Weil, Weil der verlängert vorher mit OKC, glaube ich. könnte sein. Aber wie gesagt, dafür rüsten sich ja viele Teams. Die Lakers, Die Nets. Nets, klar, sowieso durch die Connection mit Jay-Z, habe ich ja schon mal gesagt. Weißt du, aber ich erwarte Schlimmeres 2017, wenn Westbrook Free Agent wird. Da Aber kommt's. nicht wegen den Medien, sondern wegen Selbstinszenierung. Ich Ja. glaube, er ist auch so ein kleiner Kann gut sein. selbstinszenierender Star. Hat er jetzt, glaube ich, auch ein. Also einige Spieler unterschreiben ja Schuhdeals. Er hat jetzt, glaube ich, einen Deal für Brillen abgeschlossen, ne? Dass er jetzt irgendwie Brillengestelle designt oder eine eigene Firma hat oder so ein Quatsch. Ja, also da braucht man nichts Schickes dazu sagen. Business. Ja, also sehr unique, würde ich jetzt mal sagen. Wie sagt man einzigartig auf Deutsch, ne? Klingt immer so doof, Ja. wenn man so, wenn man so Sachen benutzt und im Englischen hört man die ganz oft und die klingen dann immer ganz furchtbar toll. Wenn man die in Deutsch verwendet, klingen die irgendwie so. Ja, habe ich ganz oft. Ja, unique, Alter. Wir sind alle bilingual, alles passt. Aber zurück zu den Small Forwards, weiß ich nicht. Deng, Ariza, Aber ich, Beasley. weißt du, worauf ich, ja, du sprichst es gerade an. Darauf bestehe ich, dass man mit Beasley verlängert. Ja. Den haben sie so an der kurzen Leine gehalten, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe keine Ahnung, warum der kaum Minuten in den Playoffs gesehen hat. Ich habe ja ganz oft Trainingsvideos gesehen und überhaupt. Er war immer am Trainieren, er war immer am Schwitzen, immer fleißiger machen, hat sich super ins Team integriert, war immer am Flachsen mit dabei. Aber auch der gesunde Ernst war dabei. Ich verstehe das nicht. Beasley würde ich mir jetzt auch wünschen. Also das ist jetzt eine Situation, Eigentlich die, musst du das jetzt machen. ja, Und die der wäre. Kerl ist nicht umsonst so hoch gepickt worden damals. Genau. Der hat Talent und aus dem kann immer noch was werden. Bin ich Definitiv. der Meinung. Aber wen haben wir da dann noch? Ja, das war es nur. Also Small Forward würde ich auch sagen, da sind jetzt die Spekulationen auch ein bisschen, ja, Paul Pierce. ja, wenn, viel Spaß. Ich Das dachte, war du ein willst einen Witz. Umbruch machen. Ja, also ich mag die Lösung Beasley, Granger. Gucken, vielleicht ist da noch irgendwo was bei, wo man. Ja, vielleicht kommt man auch einfach mal übers Team anstatt über den Superstar. Ja. Man hat ja wunderbar gesehen beim amtierenden Meister, wie das geht. Genau. Gut, dann. Ja, gut, Shooting Guard ist jetzt eigentlich überflüssig, dass wir über Dwayne Wade reden, ne? Also. Ja, aber ich würde gerne einen Ersatz haben dahinter. Ja, klar. Ich meine, Rollenspieler sowieso. Nee, schon Rollenspieler, der auch das Zeug dazu hat zu starten, weil Dwayne Wade kann keine 82 Spiele spielen. Okay, Das dann. wird nicht laufen. Ich schwör's dir, das geht nicht. Und jetzt hat er keinen LeBron mehr, der ihn irgendwie 30 Spiele lang mehr oder weniger vertritt. Was ist denn mit Anthony Morrow, wo man eh, also die Heat sind ja eh an Morrow dran. Effizient. Ist jetzt zwar auch einer, der in seiner Karriere kaum irgendwie Starter war, aber mein Gott, wenn man sich so ein bisschen, wenn man so ein bisschen Tag Team mit Wade machen kann, wäre er vielleicht eine günstige Lösung. Ganz ehrlich, ne? Swaggy P. Ja, ich wusste es, weil ich habe es extra nicht angesprochen. Ah, Swaggy. Wie würde ich das feiern, wenn der Ah. Kerl auf einmal im Heat-Jersey rumrennt? Wunderbar. Ah, hier, aber wir haben noch zum Beispiel einen Jordan Crawford. Gut, aber ist jetzt auch wieder nicht jung. Ja. Das ist halt schwierig. Ich weiß auch nicht, welchen Weg man jetzt einschlagen will. Weiß es auch nicht. Ich gehe jetzt davon aus, dass man irgendwie in die Playoffs kommen will. Also den Rebuild irgendwie auf ein paar Jahre nach hinten verschiebt, soweit das halt möglich ist. Aber wen haben wir hier denn noch? Marshawn Ja. Brooks kann ich nicht wirklich empfehlen. Auch schon einmal, nee, zweimal live gesehen. Hat mich auch nicht wirklich überzeugt. Ich glaube, Basemore ist weg vom Fenster. ja, der wird wahrscheinlich nicht kommen. Ach, ich weiß es. Also hinter ihm, hinter Wade, weiß ich nicht. Also vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob man Chebess jetzt als Combo Guard, als rein Point Guard oder als Shooting Guard hinter Wade eingeplant hat. Ja, vielleicht Wade von der Platte nehmen, ihn Ja, wobei. also ihn dafür rein und dann vielleicht mit zwei Ballhändlern. Naja, Shooting ist so relativ. Also bis auf einem Spiel waren seine Quoten mehr als jemals in der Summer League. Das war überhaupt nicht toll. Deswegen Wenn du mir gestattest, können wir ja zu Point Guard kommen. Und da bin ich jetzt Gerne, eigentlich der gerne. Meinung, können die Heat eigentlich nur, obwohl sie auf Point Guard keinen unbedingten Nachbesserungsbedarf haben, aber ich würde an deren Stelle jetzt auf Isaiah Thomas gehen. Isaiah Thomas war, also ich habe damals, als wir eine der allerersten Folgen hier des Podcasts, haben wir über Isaiah Thomas geredet und über seinen eventuellen Marktwert. Und Sebastian hat damals gesagt, ja, so das, was Steph Curry verdient, so 11 Millionen, sind realistisch. Und ich so, what? So, nee, also ich meine, klar legt er 20 Punkte auf, aber dafür ist er halt einfach mit seiner Größe und Defense und bla. Jetzt kriegt er, glaube ich, von den Lakers hat er ein Angebot bekommen. 2,7 oder so, also unter 3. Da wo ich mir dachte, wow. Das Angebot der Pistons von 8 Millionen stimmt angeblich nicht. Also das steht wohl nicht zur Debatte. Und jetzt trifft er sich mit Phoenix, aber man hat immer noch nichts gehört, was da jetzt bei rauskommt. Und wenn, ist ja wohl auch klar, dass er sich eher Dragic und Bledsoe unterordnen muss. Von daher, hey, Alter, was eine Situation. Ich meine, gut, du hast jetzt Cole noch, du hast auch dann noch Shabazz, aber meiner Meinung nach musste, also Thomas, wenn er verfügbar ist und du den für, ich sag jetzt mal, 5 oder so im Jahr bekommst, also 5 Millionen, 3-Jahres-Vertrag, wo ist denn das Risiko? Also du musst ja auch Geld ausgeben jetzt. Ich meine, die Heat, die müssen ja jetzt auch wirklich zusehen, dass sie dann wettbewerbsfähiges Team auf die Platte gestellt bekommen. Ja, Thomas ist auch meine erste Wahl. Und ich glaube, dann könnte man Shabazz, wenn Thomas kommt, auch mehr Zeit geben hinter Wade. Ja. Also ich glaube, er würde hinter Wade mehr Zeit oder ja, mehr Spiel vom Spiel haben, als wenn er eine Point Guard Rotation mit den beiden kommt. Ja. Und er kann ja doch auf dem Curtis ist ja im Endeffekt egal, wer von den beiden den Ball hat. Es ist ja eigentlich nur verteidigen, wer wen verteidigt, in meinen Augen sehr wichtig. Sonst ist es ja relativ. Genau. Ja, oder du sagst jetzt, weißt du was? Scheiß auf Rebuild. Ich verstehe generell nicht, warum Eric Bledsoe nicht schon von irgendeinem Team, Milwaukee ist interessiert. Milwaukee steckt mitten im Umbruch. Hier, Eric, du hast Maximalvertrag. Phoenix hat 72 Stunden Zeit. Die können jetzt nicht mehr darauf abwarten, was mit LeBron, was mit Melo passiert und wen sie nicht alles haben wollen. Hier, Maximalvertrag, überlegst dir, unterschreib ihn und dann setzt du denen die Pistole auf die Brust. Ganz ehrlich, wäre ich Milwaukee, wäre ich vielleicht auch jetzt in der Situation Miami. Ich glaube, Eric Bledsoe, ey, ganz ehrlich, ich bin voll von ihm überzeugt. Also, Ich auch. das ist sowieso so eine Sache, auf die ich jetzt warte, weil ich glaube, lange, ich meine, man tut den Suns ja damit einen richtigen Gefallen. Ich meine, die Suns, die können sich das alles angucken, die können jetzt gucken, hey, vielleicht können wir nochmal in den Poker um Kevin Love einsteigen, weil das, was die Cavs da bereit sind zu bieten, ist meiner Meinung nach, ja, wenig. Also wenn du mit Waiters und Bennett und einem Erstrunden-Pick ankommst, dann habe ich eben schon getwittert, dann rufe ich, wenn ich Flip Saunders wäre, rufe ich in Phoenix an, rufe ich in Chicago an, weil da sind meiner Meinung nach dann noch ein paar mehr Pieces, die ich für mein Team holen kann. Vor allen Dingen Erstrundenpick, Mit LeBron. mit dem ich eigentlich gar nichts anfangen kann. Eben. Also sorry, aber das ist meiner Meinung nach ein lächerliches Angebot. Das ist, sorry. Ja, aber ganz, ich will Love auch nicht in Cleveland sehen jetzt mehr. Ich auch nicht. Vor allen Dingen, weißt du, was ich schade finde? Jetzt allein schon, dass LeBron da ist. Ich glaube, Bennett, der wird nie wieder, also der wird niemals irgendwie aus diesem Schatten, aus diesem Draft-Bust jetzt rauskommen. Jetzt nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie jetzt, ja gut, wenn man LeBron auf die 4 stellt, ihn auf die 3 oder irgendwie so ein bisschen. Aber wenn Kevin Love wirklich kommt, der sieht doch keine Minute. Also der sieht, weiß ich nicht, wie viele Minuten wird er sehen? 15? 10? 20? Ja. Also, sorry. Nee, nicht mal, glaube ich. Ja. Also, Lauf kann ohne weiteres, wenn es sein muss, 38 Minuten auf dem Court stehen. ja, musste er ja jetzt auch schon ein paar Mal in Minnesota. Ja gut, dann mit LeBron, naja, lassen wir das. Ich will den gar nicht in Cleveland sehen. Ja. Weil das ist so eine andere Sache. Jetzt können wir ja mal. Jetzt haben wir ja geguckt, was die Heat jetzt für Optionen haben. Ich meine, du als Heat-Fan und du bist es ja auch schon langjährig. 2010 kam LeBron und ja, das die erste Saison war komisch, weil klar hat er ja auch irgendwie ein bisschen ja, Kritik verdient für die Art und Weise, wie er sich für die Heat entschieden hat. Aber weißt du, das ist, also man hat das ja wirklich die ganze Saison über, hat man das gemerkt, auch von den Rängen. Das war ja so extrem. Und ich glaube, dieses Interview, das er da gegeben hat, das du mir auch geschickt hast, dass er, ich glaube, am All-Star-Weekend oder vor dem All-Star-Weekend, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, mit Steve Ja, Smith. vor dem Ostergame war es ja. Irgendwie sowas. Also irgendwie ein ganz langes Interview, wo er sich da auch wirklich nochmal mit dem ersten Jahr in Miami beschäftigt hat. Also ich verstehe nicht so ganz, warum er damals so sehr verhasst war und warum die Heat bis heute so krass verhasst sind. Einerseits liegt das natürlich daran, dass man mit LeBron zwei Meisterschaften gewonnen hat, wofür, glaube ich, auch jeder Heat-Fan ihnen dankbar sein soll, weil ohne ihn wäre es halt nicht gegangen, meiner Meinung Jeden nach. Fall. Und ja, warum? Also ich habe jetzt noch nicht eine Meinung gesehen, außer wirklich jetzt von sehr extremen Heat-Fans, worüber wir eben ja auch schon privat gesprochen haben, die das jetzt irgendwie verurteilt und die Idee davon, dass LeBron bald an der Seite von einem All-Star-MVP wie Kyrie Irving und einem ehemaligen, ich glaube, zweifachen oder dreifachen All-Star mit Kevin Love spielt. Ich verstehe diese Doppelmoral der Fans einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Also du musst es ja wirklich hautnah miterlebt haben, wie die letzten 4 Jahre für einen Miami Heat-Fan gewesen sind. Vor 3 Wochen oder 4, weil ich weiß nicht mehr genau, wann die Lottery war. Ich glaube, das ist sogar Das noch wird jetzt länger aber her. noch schlimmer. Ja. Ja, für Heat-Fans glaube ich schon. Weil, wie Für viel. eingefleischte und richtige Heat-Fans. Ja, ihr müsst da jetzt wahrscheinlich, ja, in Umbruch gehen. Rebuild würde ich es noch nicht nennen, aber jetzt wird es Ja, schlimm. wenn ich vorhin sehe, was ich dir gesagt habe, wenn ich vorhin sehe, dass binnen einer Stunde oder anderthalb Stunden 300.000 Follower die Miami Heat-Seite auf Twitter entliked hat sozusagen, ey, da muss ich mir an den Kopf fassen und denke mir so, genau wegen euch, Punkt, Punkt, Punkt, sind wir richtigen Fans so, oder werden wir richtigen Fans immer so niedergemacht und wir können auch gar nichts sagen, weil ich habe das so oft in Diskussionen gehabt, und egal was ich für Argumente geliefert habe, beziehungsweise wenn ich gesagt habe, ich bin seit 2004 Heat-Fan, da gab es noch keine Meisterschaft oder sonst was, da gab es auch noch kein Shaq oder da gab es einen Dwayne Wade, der eventuell eine rosige Zukunft vor sich hat. Mehr gab es da nicht wirklich. So hart gesagt, weißt du? Und dann muss ich mir anhören, dass ja trotzdem Modefan und wie wir das schon mal diskutiert haben. Und das wird jetzt nur noch schlimmer. Ja. Wenn ich jetzt auf Twitter gucke, jetzt nicht die Seiten, denen ich folge, sondern allgemein, wenn ich einen Namen suche und da oder ein Hashtag, ey, was da alles bei rumkommt, ich habe dir vorhin das Bild geschickt, das ist so lächerlich. Ja. Und das wird jetzt nur noch schlimmer werden. Ja, aber ich meine, jetzt nur noch mal auf diese Superteam-Thematik. Ich meine, ihr hattet die Big Three, keine Frage. Ihr hattet Dwayne Wade. Dwayne Wade ist Dwayne Wade, der ist für viele Personen halt, weiß ich nicht, schon fast auf einem Level mit Kobe, so was es so an Spielern der Post-Jordan-Ära irgendwie oder der Post-Jordan-Shooting Guards. Da fällt einem Kobe und Wade sofort ein großer Spieler. Chris Bosh, seien wir ehrlich, Career Lows in diesem Jahr aufgelegt. Nicht, weil das nicht besser kann, sondern einfach, weil er sich dem Team untergeordnet hat, meiner Meinung nach. Und alle haben einfach die Miami Heat wirklich gehatet. Also die Heat waren einfach das Anti-Team für alle, die nicht, ja, Fans der Heat waren einfach. Weil es war einfach cool, die Miami Heat zu hassen. Und dieses Mindset hatten viele auch vor, weiß ich nicht, 2 Monaten, Draft Lottery. Cleveland gewinnt, schon wieder Cleveland und ah, fuck, die Schweinehunde haben immer Glück und heute kommt raus, ey, LeBron wächst und alle so, ja Mann, geil und ich will nicht wissen, wie viele Leute sich morgen irgendwo ein LeBron-Jersey vorbestellen und so. Kannst du dir das irgendwie erklären, dass wirklich jeder die Miami Heat gehasst hat und bei den Cavaliers das jetzt irgendwie schön ist, obwohl, ja, die durch wundersame Weise jetzt auf einmal beliebt geworden sind. Ich kann das irgendwie noch nicht ganz nachvollziehen, dieses dieses Mindset der Allgemeinheit. Also. Weil ich auch nie ein wirklich schlüssiges Argument von einem Hater bekommen habe, warum ich jetzt kein Heat-Fan bin oder warum sie die Heat hassen. Ich habe wirklich, ohne Witz, auch wenn ich in Foren unterwegs war oder Kommentare unter Beiträgen gelesen habe, ich habe nie irgendwie mein richtiges Argument gefunden, warum man sagt, ich mag die Heat nicht. Mhm. Da kam einfach nur, ich mag die, wobei, das ist jetzt nett ausgedrückt, ich mag die Heat nicht, so. Und dann war man fertig damit. Unter einem ESPN-Beitrag vorhin, oder ich weiß nicht, SportsCenter, zu LeBron, hat ein Kommentar 3800 Likes. Und wo einfach nur steht, RIP Miami Heat. Mhm. Ja, das, so, ja, das ist... Wo ich mir nur so denke, ey, ganz ehrlich, wir haben vor LeBron existiert, wir waren mit LeBron sehr erfolgreich, aber wir werden auch nach LeBron existieren. Ja. Wie ist jetzt relativ? Für mich als Fan ist es klar, schön Erfolg zu haben, aber es ist kein Muss, weil ich zu meinem Team stehen werde und selbst wenn wir den letzten Platz im Osten belegen würden, immer noch stolz mein Jersey tragen würde, meine Cap und sonstiges. So. Aber warum man jetzt den Unterschied da macht? Keine Ahnung. Ja. Vielleicht, aber es ist ja auch das gleiche, verdient oder nimmt Spieler Maximumvertrag an, ja, der verbaut seinem Team die Zukunft. Oder nehmen Spielern Paycut hin, um einen weiteren Superstar zu holen oder das Team zu verbessern, das ist auch wieder nicht richtig. Ja. Das ist irgendwie genau dieselbe Symptomatik. Erklären kann das wahrscheinlich keiner. Nee, auf keinen Fall. Weil das einfach nur, ja, keine Ahnung, es ist einfach Kult, es ist cool, Mainstream, was auch immer. Ja. Und ich hab aufgegeben, mich dagegen irgendwie aufzulehnen oder mich darüber aufzuregen, weil ich weiß, dass das jetzt durch den Abgang von LeBron noch schlimmer wird. Ich weiß auch, dass es in den USA, ich wette mit dir, beim ersten Heimspiel der nächsten Saison, die Halle wird nicht annähernd ausverkauft sein. Und da wird es dann weitergehen, wo man nochmal schön als richtiger Heat für eine Breitseite kriegt, obwohl man da eigentlich gar nichts für kann. Wenn ich in den USA, wenn ich in Florida leben würde, ne, ich hätte eine Dauerkarte. Wenn du dir die leisten könntest, die sind ja nicht wenn ganz ich, billig, ja, aber... Klar. Ne? Alles hätte, aber wenn und aber, weißt du? Ja, ja, ich wäre auch, klar. Ich egal. Hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Selbstverständlich, klar. Ja, nur ich sage jetzt auch hier an dieser Stelle, ich glaube, ich bin jetzt von uns beiden eher in der Position, das zu sagen und trotzdem dadurch meine Objektivität zu wahren. Diese Sprüche auch jetzt, 90% aller Miami Heat-Fans sind jetzt keine Fans mehr, oder 90% aller Miami Heat-Fans sind jetzt Season-Tickets-Holder bei den Cavs. Ja, die Sprüche, die waren vor 4 Wochen, 8 Wochen oder so, als LeBron ausgestiegen ist, waren die vielleicht lustig, aber so jetzt mittlerweile sind die auch so ein bisschen schon drüber. Also wäre schön, wenn ich das jetzt nicht unbedingt immer nur lesen müsste. Weil, ja, wir beide sind ja eh gerade jetzt seit dem 1.7. ununterbrochen fast, auch nachts unterwegs in sozialen Medien, Twitter, Facebook, immer auf der Suche nach Neuigkeiten, die wir dann halt in die Welt verbreiten können, so als mittlerweile mehr als tausendfach gelikte Facebook-Seite. Auch nochmal an dieser Stelle danke dafür. Ja, was man da alles so lesen musste, auch von Medien, sage ich jetzt mal, das ist macht uns die Arbeit, in Anführungszeichen, also wenn man das Arbeit nennen will, nicht wirklich einfach. Tja, wie hast du das, die Medienberichterstattung über die ganze Decision 2.0 eigentlich jetzt so aufgefasst? Die haben das zu einer Decision 2.0 gemacht. Mhm. Also, ich glaube, das gab selten Zeiten, wo wir uns so derart über Möchtegern, Insider und eigentliche Experten aufgeregt haben, wie in den letzten 10 Tagen, 11 Tagen ungefähr. Ja. Vor allen Dingen, das Schlimme ist, das wird dann immer alles auf den Spieler abgewälzt, so nach dem Motto, der Spieler könnte was dafür. Ich habe das vorhin in einem Kommentar auf unserer Seite erwähnt. LeBron war im Familienurlaub. Mhm. Er hat seinen Agenten losgeschickt, oder seinen Agenten losgeschickt, in Anführungsstrichen. Er hat sich dann, als sie wieder da waren, mit Pat Riley getroffen, mit ihm das besprochen. Ich gehe mal davon aus, dass er ihm da das erzählt hat. Also ich glaube nicht, dass er da noch unbedingt überlegen musste, oder ich glaube, Pat Riley wusste Bescheid. Mhm. So. Und danach ist er nach Las Vegas gefahren und hat sein Camp geleitet. So, mehr hat LeBron in dieser Free Agency nicht gemacht. Ja gut, heute hat er dann in dem großen Statement verkündet, dass er zurück nach Cleveland geht. Mehr hat LeBron de facto nicht gemacht. Ja. Wenn ich dann aber die Medien sehe, unser Chris zum Beispiel oder Skip, was die alles daraus für eine Show gemacht haben, wo LeBron angeblich ist, wo sein Agent ist. Mhm. Oder noch ein anderes Beispiel, Chris Bosh, der ist auf Weltreise. Ja. Der hat teilweise gar kein Empfang gehabt. Ja. Mit wem der alles telefoniert haben soll und überhaupt. Das ist unglaublich. Ja. Er ist jetzt ist er in Ghana. Wow. Davor war er in Ägypten. Cool. Weißt du? Und dann kommen Leute, ja, er hat heute Nacht mit dem und dem geredet. Und ja, er hat auch sicherer Quelle. Sources, sag ich da nur zu. Ja. Ich könnte mich da so drüber echauffieren, das ist unglaublich. Also, ich meine, für alle die auch noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff waren, ich bin ja glücklicherweise jetzt mal in den Genuss gekommen, vergangenes Jahr. Und das ist so, dass du, klar hast du da Satellitenempfang, weil irgendwie muss das Schiff ja auch mit der Außenwelt, sage ich jetzt mal, kommunizieren. Und es gibt auch sogar, also es gab auf dem Schiff, auf dem ich war, das war auch so eine Stadt auf dem Meer, also das war riesig, gab es natürlich auch ein Internetcafé. Und für den sage und schreibe, ich glaube, $100 hat man eine 18 Stunden Internet Flatrate bekommen. Also man durfte 18 Stunden ins Internet für ungelogen $100. So, und da denke ich mir so, ja, ich meine, Chris Bosh könnte sich das zwar leisten, aber ich glaube jetzt einfach nicht, dass er da ja, sich irgendwie vor allen als Promi an so einen, also vor allem mit seinen 2 Meter, wie viel ist er, 2,8 oder so, an so einen blöden verkackten Stuhl setzt und da irgendwie mit seinem Agenten chattet und irgendwie mit der Außenwelt kommuniziert. Also sorry, ich fand das so lächerlich, also ist irre. Und dann geht's ja weiter. Ich meine, heute Morgen oder beziehungsweise gestern, vorgestern, ging's ja los. Ja, LeBron geht eher Richtung Cleveland. Heute Morgen, komischerweise, Bruce Broussard sagt, oh, scheiße, der Letter von, der Brief von Dan Gilbert, der ist noch so eine große Sache. Ich glaube nicht. Der bleibt in Miami. Ja, der hat, ich weiß nicht, ob er es so geschrieben hat, aber er hat mal geschrieben, er ist sich zu 85% sicher. Und heute Morgen meinte er, ah, meine 85% sind jetzt nicht mehr 85%. Also eher Tendenz nach unten. Ey, und da denke ich mir so, es ist einfach, also du hast wirklich die Jungs von ESPN, da ist einer, zum Beispiel Mark Stein, den halte ich für ziemlich seriös. Mhm. Auf den kann man sich verlassen. Chris Broussard, absolute, weiß ich nicht, Tratschtante. Stephen A. auch. Dann hast du Brian Windhorst, der seine Karriere auf LeBron aufgebaut hat, eigentlich. Der hat ja Bücher über ihn geschrieben und ohne LeBron wäre dieser Typ ohne Ausstrahlung jetzt nicht bei ESPN und im Fernsehen zu sehen, bei Finals, wie auch immer. Sam Amico ist der Allerschlimmste. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Fox Sports Ohio, der hat so viel Scheiße erzählt jetzt in den letzten 2 Wochen. Das ist unfassbar. Ich glaube, Sam Amico ist mit Abstand der Allerschlimmste, was diese, ja, die Leute, die irgendwo ein Buschfeuer zünden wollen. Also wirklich, da geht nichts drüber. Ja. Ich glaube, sein erster Tweet, nachdem das bekannt war, von wegen er so, ich hatte recht, wie so ein kleines Kind. Ja. Weil er vor 2,5 Wochen irgendwann mal behauptet hat, ja, das ist todessicher, dass LeBron zurück nach Cleveland geht. Ja. So. Ich meine, falsch gelegen hat er damit jetzt nicht unbedingt, aber damals war das noch ziemlich aus der Luft gegriffen, möchte ich behaupten. Das ist das Problem. Es war ja, oder wer den Ticker verfolgt hat, wir haben vor 48 Stunden circa einen Beitrag oder einen Report von Sheridan Hoops geteilt. Also Chris Sheridan, der hat eine Basketballseite, die nicht wirklich im Mainstream beziehungsweise in keiner Verbindung zu ESPN, Yahoo Sports, Fox oder wie auch immer, also es ist eine unabhängige Seite. Und er wollte als einziger erfahren haben, ja, da ist irgendwie was, der geht auf jeden Fall zurück nach Cleveland, wird das auf seiner Seite bekannt geben, bla bla bla. Der Typ, da schwöre ich dir sonst was drauf, der hat das wahrscheinlich von irgendjemandem gehört. Das kann ja alles sein, weil ich glaube, so komplett bescheuert ist man ja nicht, sowas dann aus heiterem Himmel zu posten. Ja. Vielleicht. Aber das war purer, also das war wirklich pure Zockerei. Weil LeBron hat es auch nicht auf seiner Homepage irgendwie verkündet. Konnte man ja schon mal sehen, dass die Quelle von ihm so ein bisschen daneben gelegen hat. Und, naja, er hat jetzt immerhin eine kleine Zeile im Cavs-Jersey mit der 6, mit dem Titel I'm Coming Home. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich würde das jetzt auch nicht entkraften. Dieses große Announcement, das hatten wir nicht. Ja, also ich meine, solche Leute einfach, die machen das für uns natürlich sehr, sehr schwer. Also wir haben ja jetzt auch schon des Öfteren mal eine Sachen gepostet, die dann sich im Nachhinein, oder was heißt öfters, ich glaube zweimal ist das jetzt passiert, Sachen gepostet, die dann im Endeffekt auch nicht so gekommen sind. Und ja, ist schade. Und es ist schade, dass ich glaube vor Twitter, beziehungsweise bei der Decision 1 gab es sowas auch noch nicht. Das ist irre, was da jetzt in den letzten 14 Tagen abgegangen ist. Von Höcksken auf Stöcksken, würde meine Oma jetzt sagen. Also so immer, immer eine andere Meinung jeden Tag und immer eine angebliche neue Quelle. Ja, also braucht man eigentlich nichts zu sagen. Und wenn, wirklich, ich sage jetzt, wenn LeBron in Miami geblieben wäre, und das gilt ja, das ist ja nicht unrealistisch gewesen, hätten ganz allein und mit voller Verantwortung die Medien dafür gesorgt und vielleicht ein bisschen LeBrons Agent. Der hat seine eigene Agenda auch gefahren, den möchte ich auch nicht in Schutz nehmen. Die wären alleine dafür verantwortlich gewesen, dass diese ohnehin gebeutelte Stadt wieder enttäuscht gewesen wäre. Und das geht eigentlich meiner Meinung nach nicht klar, weil das ist auch so ein bisschen eine Sauerei, was da ja nur um Klickzahlen irgendwie zu bekommen, was da passiert ist, weil LeBron hat, ich weiß nicht, du kannst das glaube ich bestätigen, irgendwann mal gesagt, ich werde frühzeitig aus meinem Vertrag aussteigen. Hat er gemacht. Dann hat er gesagt, dann werde ich in Urlaub fahren. Hat er gemacht. Hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, weiß ich nicht. Dann hat er gesagt, wird er sich mit seinem Berater hinsetzen und sich mit seiner Familie besprechen. Und irgendwann vorm WM-Finale wird er seine Entscheidung bekannt geben. LeBron hat im Grunde all das vorher angekündigt. Und auch wenn wir so ein bisschen auf Holz, auf Kohlen saßen oder auf heißen Kohlen, wir wussten, dass, also, das heißt, wir wussten das. Und das sollte keine Überraschung gewesen sein, weil er es, wie gesagt, gesagt hat. Und dieses Mal kann er einfach nichts dafür. Also für nichts, sorry, also für die ja, Entscheidung. Das meinte ich ja, als ich das eingangs erwähnt habe. Ja. Dass sie ihn wieder in völlig falsches Licht gerückt haben. So. Ja. Oh. Oh, Moment mal. Chicago Bulls sind interessiert an Dwayne Wade. Ich hab's auch gelesen. Eieiei. Naja. Nee, das tut er. Nein, na Quatsch, nein. Hier ist jetzt aber das Problem. Diese Information kommt von Adrian Wojnarowski, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Und deswegen der ist eine, habe ich den Namen nicht ausgesprochen. Ja, er ist eine sehr, sehr verlässliche Quelle. Und wenn er irgendwas postet, dann muss man eigentlich auch ein bisschen, zweimal drauf gucken. Das ist jetzt kein... Oh, ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam mit dem Podcast aufhören, weil jetzt werde ich nervös. Ey, du, hör auf, ich krieg deinen Herzinfarkt. Ja, das wäre aber was. Also ich glaube, jetzt mal direkt die erste Reaktion kriegen die Hörer dann mit. Dwayne Wade und Miami ist doch... also die sind doch an der Hüfte irgendwo zusammengewachsen. Also die trennen sich doch nicht. Ey, wenn der nach Chicago geht, ne? Dann ist das ein toter Mann. Meinst du jetzt, wird sein Gesicht auch bei Graffitis übersprüht und hast du. Da werden Trikots verbrannt. Aber alle. Übrigens, das erste Trikot ist schon bei Bleacher Report gepostet, liegt im Müll. Also die Heat-Fans sind auch sehr loyal. Ja, Luda Chris, Entschuldigung. möchte gern Rapstar und Schauspieler, hat das ja gut vorgemacht. Und weißt du, was der Witz an der ganzen Sache ist? Dann ist das noch ein gefaktes Jersey. Echt? Ah, ist ja bitter. Ja. Das ist noch ein gefaktes Jersey. Ist das bitter? Der Kerl hat 15 Millionen Facebook-Likes, bestimmt eine Million Follower auf Twitter und dann haut er sowas raus. Oh. Ja. Aber ich sag, er möchte gern Rapstar und Schauspieler. Allerdings, Ludacris vor, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich war 15 oder so, 16, Ludacris war der Shit. Aber das ist lange her. 8 Jahre oder so müsste das her sein. Ludacris war, früher fand ich ihn geil. Und Too Fast, Too Furious darf man nicht vergessen. Einer der besten Filme überhaupt. Auf jeden Fall, den 7. Teil will ich auch sehen. Spielt, glaube ich, auch in Miami, wenn mich nicht alles täuscht, Too Fast, Too Furious. Nee, die sind zurück nach Los Angeles. Nee, der 2. Teil jetzt generell. Ach so, so meinst du das. Ja, das kann gut sein. Ich meine wohl. Ey, überleg mal, er postet oder er twittert das und jetzt sind es drei, vier weitere Leute, die das einfach mal so übernommen haben. Ja, das ist ja so eine Sache. Man nimmt einfach irgendwie etwas, was jemand schon gepostet hat und verbreitet das weiter. Das ist ja auch, wenn du eben, du bist ja wahrscheinlich gerade auch auf Twitter unterwegs, eben haben wir von Adrian Voidings von Yahoo erfahren, okay, die sind interessiert. Nennen wir ihn einfach AV. Ja, Voy. AV, Voy. Okay. Avoy. Avoy. Klingt auch geil, ne? So, A-Boy. Ja, auf jeden Fall. Wenn er das jetzt postet, Leute retweeten ihn gar nicht. Das machen auch teilweise Deutsche, wo ich mir denke, ey Leute, was denkt ihr, wer ihr seid? Der nächste fucking, weiß ich nicht, Stephen A. Smith oder so, der irgendwie denkt, der hat so viele Follower, dass er sich nicht die Mühe machen muss, um andere Leute zu retweeten. So einfach dann sagen die, übrigens, Bulls sind interessiert und ach ja, der hat das als erstes gepostet. Aber das ist so ein Spam, das ist unfassbar. Du hast eine News und direkt kommen 20 Leute aus ihren Löchern gekrochen und sagen, hey, anstatt das einfach zu retweeten, so. Das ist auch nochmal so eine Sache, ey, Twitter geht mir auf den Keks. Aber hat jetzt nichts mehr mit LeBron zu tun. Von daher, ja, was, also für dich sind die Cavs jetzt auf jeden Fall Contender und, ja. Ich weiß, ob er nächste Saison MVP wird. Ja, das kann gut sein. Ich weiß, ja klar, warum nicht. Sympathiepunkt hat er jetzt auf jeden Fall, glaube ich, in der Gemeinheit gesammelt. Ja, ich habe gerade welche verspielt, weil ich das gesagt habe, aber... Ach, ey, ganz ehrlich, Kevin Durant, das sagen wir immer wieder, ist ein unfassbarer Spieler. LeBron ist ein unfassbarer Spieler und mein Gott, wer da jetzt die besseren 82 Spiele zockt, der hat es halt verdient. Letzte Saison war es statistisch auf jeden Fall KD. Inwiefern das mit der Verletzung von Westbrook zu tun hatte und so, das brauchen wir ja nicht zu diskutieren. Das ist ja Kontext, den man ja vielleicht nicht unbedingt beachten muss, wenn man für den besten Spieler der Saison votet. Ja, aber darüber wollen wir jetzt auch gar nicht reden. Genau. Das war auch nur so ein bisschen dahergesagt. Respekt an KD. 2016 ja. Bei den Nets auf jeden Fall. Ja, hast du noch Bin irgendwie... Ich ja. Hast du noch irgendwie, also Montag auf jeden Fall wieder Fragen-Podcast. Hoffentlich hält deine Bambusleitung das aus. Aber ja, hoffe ich auch mal. War ja jetzt auch ganz gut und dann, ja, also falls du jetzt noch etwas hast, vielleicht eine Nachricht an alle anderen Heat-Fans, denen du Trost spenden möchtest. Naja, nicht wirklich Trost spenden, aber ich finde es gut, dass es unter uns Heat auch noch Leute sind, die vernünftig denken, die LeBron dafür danken, was er der Franchise, ja, wie er der Franchise geholfen hat, was er uns gegeben hat. Ich wünsche ihm auf seinem Weg alles Gute. Ich würde ihm auch, sofern man sich nicht die Wege kreuzt, auch noch einen Ring auf jeden Fall gönnen, dass er sein Unfinished Business endlich auf der To-Do-Liste streichen kann. Und ansonsten, ich habe meine treue Gefolgschaft, auf meiner Miami Heat-Seite, die alle wirklich cool drauf sind, mit denen man super diskutieren kann. Und ich glaube, wir stehen die Zeit auf jeden Fall durch. Ja, schöne abschließende Worte und versöhnlich auf jeden Fall. Und wir fliegen irgendwann mal nach Cleveland, um uns dann ein Heimspiel von unserem Idol, sage ich jetzt mal, anzugucken. 5 Jahre oder so haben wir bestimmt noch Zeit. Oder wir fliegen nach Miami, wenn die Cavs zu Gast sind. Oh, das würde ich persönlich noch schöner finden. Oh, das wird brutal. Ja, okay. Nein, weil ich mein Team halt auch zu Hause sehen möchte. Ja, ist klar. Natürlich, verstehe ich. Aber gut, ja, dann danke ich dir dafür, dass du dir am Freitagabend Zeit genommen hast für mich und für alle anderen und dass du deine Expertise ein bisschen mitgeteilt hast. Und dann würde ich sagen, bis Montag und genieß dein Wochenende. Mach's gut. Ja, du auch auf jeden Fall. Ciao. Ciao.